Die Blendung von Elias Canetti. Fünfter Teil: Kopflose Welt. Zum idealen Himmel. Seit man Keen aus seiner Wohnung hinausgeworfen hatte, war er mit Arbeit überhäuft. Den ganzen Tag lief er gemessen und zäh durch die Stadt. In aller Frühe war er schon auf den langen Beinen. Mittags gönnte er sich weder Essen noch Rast. In seiner Aktentasche trug er einen riesigen Plan der Stadt. Maßstab 1 zu 5000. Auf dem die Buchhandlungen mit freundlichen roten Kreisen bezeichnet waren. Er trat in eine Buchhandlung ein. Ich brauche für eine wissenschaftliche Arbeit dringend folgende Werke. Zwischen Titel und Titel schaltete er ganz kurze Pausen ein. Er liebte es, dem Gegenüber, das sich von einem schweren Namen noch gar nicht erholt hatte, rasch den nächsten an den Kopf zu werfen. Manche baten: »Einen Moment!« Moment. Andere griffen sich an Stirn oder Schläfen. Er wartete keine Antwort ab. Was hätten ihm Dummköpfe antworten können? Ein zweites Mal betrat er dieselbe Buchhandlung nie. In die Kreise erledigter Buchhandlungen machte er ein kleines Kreuz. Sie waren für ihn gestorben. Nicht einen Zoll breit gab er von seiner Wissenschaft preis. Er kaufte zusammen, was er brauchte. Eine kleine neue Bibliothek von einigen tausend Bänden war ihm Belohnung für seine Mühe genug. Täglich übernachtete er in einem anderen Hotel. Wie sollte er die zunehmende Last fortschleppen? Da er ein unzerstörbares Gedächtnis besaß, trug er die gesamte neue Bibliothek im Kopf. Die Aktentasche blieb leer. Abends nach der Geschäftssperre wurde er sich seiner Müdigkeit bewusst und suchte, sobald er die letzte Buchhandlung verlassen hatte, das nächstgelegene Hotel auf. Ohne Gepäck, wie er war, und in seinem schäbigen Anzug erregte er das Misstrauen der Portiers. Bevor man ihm sein Zimmer noch angewiesen hatte, zog er die Brieftasche hervor und erklärte, im Voraus zahlen zu wollen. Sie strotzte, da er sein Guthaben bei der Bank behoben hatte, von angesehenen Noten. Mit seiner exakten, hohen, eckigen Schrift füllte er den Meldezettel aus. Als Beruf gab er Bibliotheksbesitzer an. Den geforderten Stand ignorierte er. Er war weder ledig, noch verheiratet, noch geschieden und deutete das mit einem schiefen Strich an. Er gab den Portiers horrende Trinkgelder um 50% des Zimmerpreises. Beim Zahlen freute er sich jedes Mal, dass Therese sein Bankbuch entgangen war. Gegen seine Gewohnheit, technische Erleichterungen waren ihm verhasst, benützte er den Lift, weil ihn die Bibliothek im Kopf abends bei seiner Müdigkeit schwer drückte. Um den schmutzigen Teppich nutzbar zu machen, klingelte er nach dem Stubenmädchen und bat um 10 Bogen reinstes Backpapier. Er breitete es auf dem Teppich aus und über den ganzen Boden. Da zum Schlusse etwas übrig blieb, bedeckte er das Sofa damit und kleidete den Kasten aus. So wurde es für eine Zeit lang zu seiner Gewohnheit, jeden Abend neben dem Essen Packpapier zu bestellen. Das alte ließ er des Morgens liegen. Die Bücher türmten sich höher und höher. Er besaß schon erstaunlich viel neue Bücher. Da verlangte er eine Leiter. Eine Leiter! Auf die Frage, wofür er sie brauche, erwiderte er schneidend streng: Das geht Sie nichts an. Das Stubenmädchen war etwas ängstlicher Natur. Sie lief zum Portier und teilte ihm aufgeregt mit, was der Herr auf Nummer 39 wünsche. Der Portier, Charakter- und Menschenkenner, wusste, was er seinem Trinkgeld schuldig war, obwohl er es schon im Sack hatte. »Ging ein Schlufenschapperl. Den Raubmörder, den nehme ich auf mich.« Sie rührte sich nicht vom Fleck. »Unheimlich ist er. Wie eine Pappel schaut er aus.« Erst hat er ein Backpapier wollen und jetzt will er eine Leiter. Das ganze Zimmer liegt voll Backpapier. Backpapier, fragte er. Diese Mitteilung machte auf ihn einen ausgezeichneten Eindruck. denn nur vornehmste Leute treiben ihre Pflege auf die Spitze. Wissen Sie, wer der Herr ist? Selbst vor einer Angestellten sagte er nicht der. Er sagte der Herr. Besitzer der Hofbibliothek ist er. Jede Silbe des großartigen Berufes schleuderte er wie einen Glaubenssatz von sich. Um dem Mädchen den Mund zu stopfen, setzte er aus eigenen Stücken Hof voran. Es gibt doch eh keinen Hof. Aber die Hofbibliothek gibt's. So was Dummes. Glaubst du, die Leute haben die Bücher aufgefressen? Das Mädchen schwieg. Freudig brachte sie Kien die Leiter. Sie hätte den Hausdiener drum bitten können, aber sie tat es selbst. Sie wollte dem Portier gehorchen. Er sperrte ab, verstopfte das Schlüsselloch mit Papier, stellte die Leiter vorsichtig zwischen die Büchertürme und stieg hinauf. Paket um Paket nach Listen geordnet, entnahm er seinem Kopf und füllte das Zimmer bis zur Decke hinauf damit an. Trotz der Last hielt er sich auf der Leiter im Gleichgewicht. Er kam sich vor wie ein Akrobat. Da klopfte es. Er ärgerte sich, weil man ihn störte. Vor Laienblicken auf seine Bücher hatte er seit den Erfahrungen mit Therese eine Heidenangst. Es war das Stubenmädchen, das immer noch aus Ergebenheit für den Portier die Leiter bescheiden zurückverlangte. Der Herr Hofbibliotheksbesitzer werden doch nicht mit der Leiter im Zimmer schlafen. Die Leiter bleibt hier. Ich schlafe mit der Leiter. Meiner Seel, ist das ein vornehmer Mensch? Das junge Ding. Und zog sich erschrocken zurück. Für so vornehm, dass man überhaupt nichts mehr sagen durfte, hatte sie ihn doch nicht gehalten. Er zog aus diesem Erlebnis die Konsequenzen. Weiber, ob nun Haushälterinnen, Frauen oder Stubenmädchen, waren unter allen Umständen zu vermeiden. Das ernste und großartige Unternehmen, in dem er augenblicklich begriffen war, ließ er sich von keiner Therese besudeln. Therese war der Groschen, den man in die Hand nahm. Therese war der Stein am Geiste der Menschheit. Therese war das Wort, das ein Analphabet sprach. Therese war der leibhaftige Irrsinn. Aber sein Körper erfand einen Schutz. Hätte er sich weiterhin frei in der Wohnung bewegt, so wäre er ihrer Krankheit rettungslos verfallen. Draußen war er erlöst. Sie hielt sich für die Siegerin. Er sperrte sie in die Wohnung ein. Sie entkam gewiss nicht. Und nun war er vor ihren Anschlägen vollkommen sicher. Zwar hatte er seine Wohnung geopfert, aber was tut ein Mensch nicht, um sein Leben zu retten, wenn dieses Leben der Wissenschaft gehört? Er streckte den Körper unter der Decke und brachte ihn mit recht viel Leintuch in Berührung. Er bat die Bücher nicht herunterzufallen, er sei müde und möchte endlich Ruhe haben. Schon im Halbschlaf murmelte er: Gute Nacht. 3 Wochen genoss er die neue Freiheit. Mit bewundernswertem Fleiß nützte er sie aus, und als sie verstrichen waren, hatte er sämtliche Buchhandlungen der Stadt erschöpft. Eines Nachmittags wusste er nicht mehr, wohin. Von vorne beginnen und die Alten betreten, in derselben vertrauten Reihenfolge? Er richtete den Blick auf die Firmenschilder ringsum, ein Stück Stadt, für das er sonst blind war, und las. Zum idealen Himmel. Da trat er mit Vergnügen ein. Er schlug die dicken Vorhänge zurück. Ein entsetzlicher Dunst. Seine scharfe Gestalt durchschnitt ein Messer. Die dicke Luft. Seine Augen tränten. Er riss sie weit auf. Da tränten sie noch mehr. Im Hintergrund kreischten sonderbare Mädchen. Der ideale Himmel war sehr niedrig und hing voll schmieriger, graubrauner Wolken. Klein war die Welt unter diesem Himmel. Jedes Marmortischchen führte ein gesondertes Planetendasein. Jedermann rauchte, schwieg. Oder schlug mit der Faust auf den harten Marmor. Alte Burschen, in Lumpen gekleidet, Mützen auf dem Kopf, glitten langsam zwischen den Planeten umher. begrüßten bald diesen, bedrohten bald jenen, nahmen schließlich dort, wo man sie am gehässigsten empfing, Platz. Keen saß als einziger noch allein. Er fürchtete sich aufzustehen und blieb. Zwischen den Tischen flogen Schimpfworte hin und her. Da tauchte ein ungeheurer Buckel neben ihm auf und fragte, ob es gestattet sei. Keen blickte angestrengt hinunter, und schon hüpfte der Besitzer des Buckels, ein Zwerg, an einem Stuhl in die Höhe. Keine Stirn, keine Ohren, kein Hals, kein Rumpf. Dieser Mensch bestand aus einem Buckel, einer mächtigen Nase und zwei schwarzen, ruhigen, traurigen Augen. Wie gehen die Geschäfte? Fischele ist mein Name. Die Nase pickte auf die Tischplatte. Er holte zwei Arme hervor, lang wie die eines Gibbon, und griff nach Keens Aktentasche. Ihr Inhalt brachte ihn zum Lachen. Papierbranche, hab ich recht? Er hielt das sauber zusammengefaltete Packpapier in die Höhe. Bei diesem Anblick brach die ganze Welt unterm Himmel einstimmig in Wiehern aus. Ein neues Kät, Leitung, ein neues Kät. Ein Agent, was stumm ist. Er schwenkte das Papier in seinen krummen Fingern und zerdrückte es an mindestens 20 Stellen. Keen tat das Herz weh. Um die Reinheit der Bibliothek war es geschehen. Er begriff, dass man hier ohne Branche verloren war, erhob sich, verbeugte sich tief und erklärte entschlossen: Keen, Buchbranche. Fischerle war mit seinem Erfolg zufrieden. Er zog sich in seinen Buckel zurück. Spielen Sie Schach? Keen bedauerte sehr. Ein Mensch, was kein Schach spielt, ist kein Mensch. Im Schach sitzt die Intelligenz, sag ich. Da kann einer 4 Meter lang sein. Schach muss er spielen, sonst ist er ein Depp. Ich kann Schach. Wozu hat der Mensch den Kopf? Ich sag's Ihnen selbst, sonst zerbrechen Sie noch den Kopf. Es wäre schad drum. Wozu hat ein Mensch den Kopf? Zum Schach hat er den Kopf. Verstehen Sie mich? Was glauben Sie, wer hier der Meister ist im ganzen Lokal? Ich will, Sie kommen nicht drauf. Ich werde Ihnen den Namen verraten. Der Meister heißt Fischerle und sitzt am selben Tisch wie Sie. Und warum hat er Sie hergesetzt? Weil Sie ein mieser Mensch sind. Jetzt glauben Sie vielleicht, ich fliege auf die miesen Menschen. Falsch. Blödheit. Stimmt nicht. Was glauben Sie, wie schön meine Frau ist? So was Apartes haben Sie noch nicht gesehen. Aber frage ich, wer hat die Intelligenz? Der miese Mensch hat sie, sage ich. Wozu braucht der Fischhack die Intelligenz? Verdienen tut seine Frau für ihn. Schach spielen mag er nicht, weil er sich bucken muss dabei. Es könnte der Schönheit was schaden. Und was kommt heraus dabei? Der miese Mensch hat die ganze Intelligenz für sich gepachtet. Nehmen Sie die Schachmeister. Alle mies. Sehen Sie, wenn ich in der Illustrierten einen berühmten Menschen sehe, der was schön ist, da sage ich gleich zu mir, Fischele, da stimmt was nicht. Da haben Sie ein falsches Bild erwischt. Ja, was glauben Sie bei den vielen, vielen Bildern? Und jeder will ein berühmter Mensch sein. Wo kommt so eine Zeitung hin? Die Illustrierte ist ja auch nur ein Mensch. Wissen Sie aber, was ein Wunder ist? Dass Sie kein Schach spielen. Die ganze Buchbranche spielt Schach. Ist das eine Kunst bei der Buchbranche? Der Mann nimmt sein Schachbüchel her, lernt die Partie auswendig. Aber glauben Sie, mich hat einer darum geschlagen? Von der Buchbranche keiner. So war sie dazugehören. Keiner, wenn's wahr ist. Seitdem der Kleine vom Schach sprach, war er der harmloseste Jude von der Welt. Das Wort Schach klang in seinem Mund wie ein Befehl. So, als ob es nur von seiner Gnade abhinge, das tödliche Matt hinzuzusetzen. In den Pausen zwischen den Partien, sein halbes Leben verbrachte er am Brett, behandelte man ihn, wie es seiner Figur entsprach. Er hätte am liebsten ununterbrochen gespielt. Er träumte von einem Leben, wo man Essen und Schlafen während der Züge des Gegners erledigt. Hatte er 6 Stunden lang spielend gesiegt und fand sich zufällig ein weiterer Anwärter auf Niederlagen, so legte sich die Frau ins Mittel und zwang ihn aufzuhören. Er wurde ja sonst zu frech. Sie war ihm gleichgültig wie ein Stein. Er hielt sich an sie. weil sie ihm zu essen gab. Früher, vor vielen Jahren, musste Fischerle, wenn die Frau einen Kunden in ihr enges Kabinett heraufbrachte, trotz seinem Buckel unters Bett kriechen. Dort horchte er genau auf die Worte des Mannes, die seiner Frau waren ihm gleichgültig, und hatte bald ein Gefühl dafür, ob es sich um einen Schachspieler handle oder nicht. War er seiner Sache sicher, so kroch er nachher eiligst hervor, meist tat er dabei seinem Buckel sehr weh, und lud den Ahnungslosen zu einer Schachpartie ein. Es gab Männer, die darauf eingingen, wenn man um Geld spielte. Sie hofften, vom schäbigen Juden das Geld zurückzugewinnen, das sie der Frau unter höherem Zwang geschenkt hatten. Sie glaubten, im guten Recht zu sein, da sie jetzt bestimmt nicht mehr auf den Handel eingegangen wären. Sie verloren aber noch mal so viel dazu. Fischerle aber hasste eine Kategorie von Menschen auf der Welt, und das waren die Schachweltmeister. Mit einer Art von Tollwut verfolgte er alle bedeutenden Partien, die ihm in Zeitungen und Zeitschriften geboten wurden. Was er einmal für sich durchgespielt hatte, behielt er lange Jahre im Kopf. Bei seiner unbestrittenen Lokalmeisterschaft war es ihm ein leichtes, seinen Freunden die Nichtigkeit dieser Größen zu beweisen. Er zeigte ihnen, die sich auf sein Gedächtnis rückhaltlos verließen, Zug um Zug, was bei diesem oder jenem Turnier geschehen war. Sobald ihre Bewunderung für solche Partien ein Maß erreicht hatte, das ihn ärgerte, erfand er aus eigenem falsche Züge, nie geschehene, und setzte das Spiel so fort, wie es ihm eben passte. Die wirklichen Züge, die er unterschlug, gaben seinem gescheiten Kopf bitter zu denken. Drum hasste er die Weltmeister, wie die Pest. Was glauben Sie, wenn ich ein Stipendium hätte? Ein Mensch ohne ein Stipendium ist ein Krüppel. 20 Jahre warte ich auf ein Stipendium. Glauben Sie, ich will was von meiner Frau? Eine Ruhe will ich und ein Stipendium will ich. Die Schachbranche ist auch eine Branche. Warum soll es keine Branche sein? Wo gibt's was keine Branche ist? Gut hat sie gesagt, wenn's zu mir ziehst, kriegst ein Stipendium. Jetzt frage ich Sie, verstehen Sie das überhaupt? Wissen Sie, was ein Stipendium ist? Ich sag's Ihnen auf alle Fälle. Wissen Sie es eh, nur dann schaut's nix. Wissen Sie es nicht, nur dann schaut's auch nix. Passen Sie gut auf. Stipendium ist ein feines Wort. Dieses Wort stammt aus dem Französischen und heißt dasselbe wie das jüdische Kapital. Keen schluckte. Fischerle machte eine ganz kleine Pause, um die Wirkung des Wortes jüdisch auf sein Vis-à-vis zu beobachten. Kann man wissen, die Welt wimmelt von Antisemiten. Ein Jude ist immer auf der Hut vor Todfeinden. Bucklige Zwerge und gar solche, die es trotzdem zum Zuhälter gebracht haben, sind scharfe Beobachter. Das Schlucken des anderen entging ihm nicht. Er deutete es als Verlegenheit und hielt von diesem Augenblick an Keen, der nichts weniger war, für einen Juden. Man wendet es nur bei feinen Berufen an, erklärte er beruhigt weiter. Er meinte das Stipendium. 20 Jahre spohrt sie und spohrt. Sie gönnt sich nichts, sie gönnt mir nichts. Wissen Sie, was ein Mönch ist? Na, Sie werden's nicht wissen, weil Sie ein Jud sind. Bei den Juden gibt's das nicht, Mönche. Macht nix. Wir leben wie die Mönche. Ich weiß was Besseres. Vielleicht verstehen Sie das, weil Sie nichts verstehen. Wir leben wie die Nonnen. Das sind die Frauen von den Mönchen. Jeder Mönch hat eine Frau und die heißt Nonne. Aber was glauben Sie, wie getrennt die leben? Eine solche Ehe wünscht sich ein jeder. Bei den Juden müsste man das auch einführen, sag ich. Und sehen Sie, das Stipendium ist noch immer nicht benannt. Sie sind mein Freund. Sie sagen sich, guter Mensch, was Sie sind. Fischerle muss sein Stipendium haben, sonst geht er zugrund. Kann ich Fischerle zugrund gehen lassen? Es wäre schade drum. Nein, das kann ich nicht. Was tue ich? Ich schenke der Frau die 20 Schilling. Sie nimmt mich mit und mein Freund hat eine Freude. Haben Sie eine Frau? Dies war die erste Frage, auf die Fischerle eine Antwort erwartete. Keen schwieg. Was hätte er sagen sollen? Die Frau war sein heikler Punkt, über den sich beim besten Willen nichts Wahres aussagen ließ. Er war, wie bekannt, weder verheiratet noch ledig noch geschieden. Haben Sie eine Frau? Ich habe keine Frau. Dann gebe ich Ihnen meine. Kommst oder kommst nicht? Sie kam. Sie war groß, dick und rund, ein halbes Jahrhundert alt. Mein Mann. Sie stellte sich selber vor, indem sie mit der Schulter auf Fischerle hinunterwies. Keen stand auf und verbeugte sich sehr tief. Er hatte entsetzliche Angst. Na, so nimm Platz. Sie gehorchte. Seine Nase reichte ihr bis zur Brust. Beides legte sich über die Platte. Keen schwieg schon wieder. Der Frau am Tisch war er zuwider. Ihr Haserl wusste immer, was zu reden. Der war nicht auf den Mund gefallen. Sie verglich seine Knochen mit dem Buckel ihres Mannes und fand diesen schön. Auf den Fischerle kann man sich verlassen. Bevor er mit einem Weib was zu tun hat, sagt er, hat er lieber mit gar keiner was zu tun. Und die schönen Augen, was er hat. Kann er für den Buckel was dafür? Gerade jetzt betrachtete sie ihn liebevoll. Der Buckel war was. So ein Gerippe war nichts. Sie freute sich, dass er sie an seinen Tisch gerufen hatte. Mit Keen gab sie sich keinerlei Mühe. Na, was ist? Wie viel schenkst du mir denn? Red nicht so dumm. Ich lass meinen Freund nicht beleidigen. Der hat eine Intelligenz. Der redet nichts daher. Der überlegt sich jedes Wort 100 Mal. Wenn er was sagt, sagt er was. Er interessiert sich für mein Stipendium und stiftet freiwillig 20 Schilling. Frech ist der, sag ich Ihnen. Man möcht's gar nicht glauben, so ein Griebel. Er könnte doch froh sein. Fischerle wurde noch kleiner. Sind's froh, dass sie nicht verheiratet sind. Erst sporen wir 20 Jahre jeden Groschen miteinander und jetzt hat sie das ganze Stipendium mit ihren Freunden verjubelt. Also das kann ich schwören. In die ganzen 20 Jahre war ich mit keinem Mann außer mit ihm. A Hur, die was mit keinem Mann war. Wissen Sie was? Ein Weib muss falsch schwören. Und warum muss ein Weib falsch schwören? Weil sie selber falsch ist. Jetzt frage ich Sie, könnten Sie falsch schwören? Könnt ich falsch schwören? Ausgeschlossen. Und warum? Weil wir beide eine Intelligenz haben. Haben Sie schon einmal eine Intelligenz gesehen, was falsch ist? Also ich nicht. Keen gab ihm von Herzen recht. In seiner Angst hatte er sich nie gefragt, ob Fischerle log oder die Wahrheit sprach. Keen stand tief in der Schuld dieses Menschen. Er musste etwas für ihn tun. Er achtete ihn. Wäre Herr Fischerle nicht so fein geartet, er würde ihm geradezu Geld anbieten. Er zog seine Brieftasche hervor, die noch immer von hohen Scheinen strotzte. Er entnahm ihr, die er ganz gegen seine Gewohnheit lange in der Hand hielt, sämtliche Banknoten und zählte sie friedlich nach. Herr Fischerle sollte sich durch den Anblick selbst davon überzeugen, dass der Antrag, den man ihm jetzt zu stellen gedachte, durchaus kein großes Opfer war. Beim 30. 100-Schilling-Schein angelangt, blickte Keen auf den Kleinen hinunter. Der Zwerg rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Er legte seinen Kopf auf den Tisch. Wenigstens das eine Ohr verstopfte er sich. Der empfindliche Mensch. Dann schob er an der Brust seiner Frau herum. Was tat er nur? Er verbreiterte sie. Sie war doch breit genug. Er verdeckte Keen die Aussicht. Bei 45 waren die Qualen des Kleinen aufs Höchste gestiegen. Kannst du nicht ruhig sein? Was willst du denn, blöde Hutzen? Was verstehst du schon vom Schach? Schecker des Kolb, ja, die hab ich gefressen. Trade! Die Frau schien verwirrt und machte Anstalten zu gehen. Das passte Keen nicht. Sie muss dabei sein, wenn er den Kleinen beschenkt. Sie muss sich ärgern, weil sie nichts bekommt, sonst hat ihr Mann nichts davon. Das Geld allein macht ihm wenig Freude. Er muss es ihm überreichen, bevor sie davon ist. Er erhob sich und fasste einen 100-Schilling-Schein. Verehrter Herr Fischerle, es ist mir unmöglich, eine Bitte, die ich an Sie habe, zu unterdrücken. Erweisen Sie mir die Freundlichkeit, diesen kleinen Beitrag zu Ihrem Stipendium, wie Sie zu sagen belieben, anzunehmen. Der Kleine flüsterte statt Danke, Psst, schon gut, und schrie weiter auf seine Frau ein. Er war offenbar verwirrt. Um Keen nicht zu kränken, streckte er den Arm aus und griff nach der Note. Statt der Einzelnen bekam er das ganze Bündel zu fassen. Er merkte es gar nicht, so aufgeregt war er. Keen kam ein Lächeln an. Da benimmt sich ein Mensch aus Bescheidenheit wie der gierigste Räuber. Das Schachspiel hat diese Hände verhärtet, dachte Keen. Herr Fischerl ist es gewohnt, seine Figuren festzuhalten. Sie sind das Einzige, was ihm sein Leben lässt. Seine Wohltat machte ihn glücklich. Im Tumult seiner befriedigten Empfindungen überhörte Keen, was um ihn herum geschah. Plötzlich hatte er einen schweren Schlag auf der Schulter. Wir schenkst Davos! Gut, ein Dutzend Kerle saßen in seiner nächsten Nähe. Seit wann? Die Möchner fuhren nicht sicher nix! Jemand hielt die offene Aktentasche in die Höhe, beutelte sie, fand Kacke. Werbel, jetzt kommst du dein Motorradl! Geh weg, Depp, mit deinem Papier! Fischerle krächzte, seine Frau kreischte und tobte. Ich will Abos! Der Himmel wackelte, Stühle stürzten zusammen. Er gibt's nicht her! Eine Engelsstimme weinte vor Glück. Man wird ihn ermorden! Die Bücher her! Die Bücher her! Er gibt sie nicht her! Wo sind die Bücher? Wo sind die Bücher? Nie, nie, nie! Er ist ein Märtyrer! Er stirbt für seine Bücher! Wie man ihn auch dreht und wendet. Man findet nichts. Man findet nichts. Plötzlich spürt er, dass er allein ist. Alle Hände sind verschwunden. Verstohlen greift er noch seinen Kopf. Auf den Zehenspitzen seiner langen Beine schleicht er sich hinaus. Auf der Straße atmet er tief ein. Die Bibliothek ist in Sicherheit. Wenige Häuser weiter erwartete ihn der Zwerg. Er überreichte ihm die Aktenmappe. Das Papier ist auch drin. Sie sollen sehen, wie ich bin. Keen hatte in seinen Nöten ganz vergessen, dass es ein Geschöpf namens Fischerle auf der Welt gab. Umso betroffener war er über dieses unglaubliche Maß von Anhänglichkeit. In dem Menschen hatte er sich nicht getäuscht. »Das ist noch gar nichts«, erklärte der Kleine. »Wissen Sie, was ein Finderlohn ist? Na, Sie werden schon wissen, 10%. Drin schlagen sich die Weiber mit den Männern tot und ich hab's.« Er zog Keens Brieftasche hervor und überreichte sie ihm wie ein großartiges Präsent. 10%, sagte der Zwerg. Erst zählen Sie. Geschäft ist Geschäft. Auf einmal sagen Sie, ich hab was gestohlen. Keen hatte gut zählen. Wusste er, wie viel früher drin gewesen war? Fischerle hingegen wusste genau, wie viel Noten er beiseite gelegt hatte. Er kannte den Gesamtbetrag genau. Zählen Sie jetzt noch den Finderlohn? Und wir sind quitt. Während der Wartezeit hatte er unterm Haustor die Brieftasche flink und erschöpfend geprüft. Sie sollen wissen, was ich für Sie riskiere. Mit dem idealen Himmel ist es aus. Glauben Sie, ich kann da wieder rein? Die finden das viele Geld bei mir und schlagen mich tot. Weil wo hat Fischer das Geld her? Na, darf ich vielleicht sagen, wo ich es her habe? Sage ich von der Buchbranche, na, da schlagen sie mich kaputt. Und stehlen dem kaputten Fischerle das Geld aus der Tasche. Sag ich nix, dann nehmen sie es dem Fischerle weg, weil er noch lebt. Sie verstehen mich. Bleibt Fischerle am Leben, so hat er nix mehr zum Leben. Und ist er tot, so ist er eh tot. Sehen's, das hat man von die Freundschaften. Keen fühlte sich verpflichtet, diesem Menschen, dem ersten, dem er in seinem Leben begegnet war, zu einer neuen und würdigen Existenz zu verhelfen. »Ich bin Gelehrter und Bibliothekar«, sagte er. »Ich bin kein Kaufmann«, und beugte sich entgegenkommend zum Zwerg hinunter. »Treten Sie in meine Dienste, und ich werde für Sie sorgen.« »Wie ein Vater«, habe ich mir gedacht. »Also gehen wir.« Er holte gewaltig aus. Keen trottete hinterher. Er suchte in Gedanken nach einer Arbeit für seinen neuen Famulus. Ein Freund darf nie drauf kommen, dass man ihn beschenkt. Er konnte ihm abends beim Abladen und Aufstellen der Bücher helfen. Ein Mensch, was kein Schach spielt, ist kein Mensch. Im Schach sitzt die Intelligenz, sag ich. Da kann einer 4 Meter lang sein Schachmuster spielen, sonst ist er halt Depp. Ich kann Schach. Wozu hat der Mensch den Kopf? Zum Schach hat er den Kopf. Wenige Stunden, nachdem er den Dienst angetreten hatte, war sich Fischerle über die Wünsche und Besonderheiten seines Herrn vollkommen im Klaren. Bei der Aufnahme des Nachtquartiers wurde er von Keen als Freund und Mitarbeiter dem Portier vorgestellt. Zum Glück erkannte dieser den freigebigen Bibliotheksbesitzer, der schon einmal hier genächtigt hatte, sonst wären Herr und Mitarbeiter hinausgeworfen worden. Kaum waren sie in ihren Zimmern oben angelangt, als Keen das Packpapier hervorholte und glatt zu streichen begann. »Es ist zwar ganz zerdrückt«, sagte er, »aber wir haben kein anderes.« Fischerle ergriff die Gelegenheit, sich unentbehrlich zu machen, und nahm jeden Bogen, den sein Herr schon für wiederhergestellt hielt, nochmals in Arbeit. Dann wurden die Papiere über die Fußböden der beiden Zimmer ausgebreitet. Fischerle sprang hin und her, legte sich flach nieder und kroch ein eigenartig kurzes Höckerreptil von Ecke zu Ecke. »Gleich werden wir's haben. A Kleinigkeit.« Keen lächelte. Er war weder die Kriecherei noch den Buckel gewohnt und fühlte sich glücklich über die persönliche Ehre, die der Zwerg ihm antat. Die Finger des Kleinen beunruhigten ihn. Sie waren in ständiger Bewegung. Viel zu lange strichen sie das Papier glatt. Sie waren hungrig. Hungrige Finger wollen Nahrung. Sie würden nach den Büchern verlangen, die Keen nun einmal nicht anrühren ließ. Von niemandem. Helfen Sie mir bitte beim Abladen der Bücher. Keen staunte über die eigene Kühnheit. Um alle lästigen Fragen abzuschneiden, holte er einen Stoß aus dem Kopf hervor und reichte ihn dem Kleinen hin. Der bekam ihn mit seinen langen Armen geschickt zu fassen. »So viel? Wohin soll ich sie legen?« »Viel«, rief Keen gekränkt. »Das ist erst ein Tausendstel.« Schon hielt er ihm das nächste Paket hin. Er misstraute dem Kleinen. Fast kam es ihm vor, als würde er verhöhnt. Unter Fischerles Händen ging die Arbeit spielend vonstatten. Er nahm Paket um Paket. Die körperliche Arbeit nahm ihn stark her. Er hielt aber durch, bis beim besten Willen kein freies Plätzchen mehr zu finden war, und knickte dann halbtot zusammen. »So eine Bibliothek hab ich meinen Lebtag noch nicht gesehen.« Keen lachte über das ganze Gesicht. »Das ist erst die Hälfte«, sagte er. »Sie werden bei mir noch einiges lernen.« Als Fischerle im Bett lag und sich schon ein wenig ausgeruht hatte, rief er zu Keen hinüber. »Schlechte Beten!« Er fühlte sich wohl. Sein Lebtag hatte er noch nie auf einer so weichen Matratze gelegen. Er musste was sagen. Keen befand sich wieder wie jede Nacht, bevor er einschlief, in China. Den besonderen Erlebnissen des Tages gemäß hatten seine Vorstellungen heute eine veränderte Form. Er fühlte sich vom Zwerg verstanden. Er gab zu, dass man gleichgesinnte Naturen findet. Wenn es einem gelang, diesen ein Stück Bildung, ein Stück Menschentum zu schenken, so hatte man etwas geleistet. Aller Anfang ist schwer. Um sein Interesse dafür zu wecken, musste man an die Verhältnisse des Alltags anknüpfen. Unter dem Titel »Mongtse und wir« ließe sich eine hübsche Betrachtung zusammenstellen. Was er wohl davon hielt? Keen erinnerte sich daran, dass der Zwerg eben etwas gesagt hatte. Was es war, wusste er nicht. Jedenfalls war er noch wach. »Was hat uns Mongtse zu sagen?« Dieser Titel war besser. Man ersah daraus sofort, dass es sich bei Mongtse um einen Menschen handeln müsse. Gar zu groben Blödsinn ersparte sich ein Gelehrter gern. Schlechte Betten, sage. Betten? Na, Wanzen. Was? Schlafen Sie lieber ein und machen Sie keine Witze. Sie haben morgen noch viel zu lernen. Wissen Sie was? Gelernt habe ich heute nur. Das glauben Sie nur. Schlafen Sie jetzt. Ich zähle bis drei. Ich und schlafen? Auf einmal stüht uns einer die Bücher und wir sind ruiniert. Ich bin für kein Risiko. Glauben Sie, da kann einer ein Auge zudrücken? Sie vielleicht, weil Sie ein reicher Mensch sind. Ich nicht. Fischerle fürchtet sich wirklich davor, einzuschlafen. Er ist ein Mensch mit Gewohnheiten. Während des Schlafs ist er imstande, Kien das ganze Geld zu stehlen. Wenn er träumt, hat er keine Ahnung, was er macht. Ein Mensch träumt von den Dingen, die ihm imponieren. Am liebsten wühlt Fischerle in Bergen von Banknoten. Hat er vom Wühlen genug? Und weiß er todsicher, dass niemand von seinen falschen Freunden sich in der Nähe herumtreibt, so setzt er sich obendrauf und spielt eine Partie Schach. Mit der rechten rückt man die Figuren. Mit der linken putzt man sich die dreckigen Finger an Banknoten ab. Es sind eben zu viel da. Sagen wir Millionen. Was fängt man mit den vielen Millionen an? Was muss er drauf sitzen, sagen Sie ja. Wo soll der kleine Mensch die Millionen hingeben, wenn er nichts zum Aufheben hat? Eine Operation wäre das Gescheiteste. Man heut dem berühmten Chirurgen eine Million vor die Nase. Herr, sagt man, schnell's mir den Buckel herunter und Sie kriegen die Million dazu. Für eine Million wird ein Mensch zum Künstler. Ist der Buckel weg, da sagt man, lieber Herr, die Million war falsch. An ein paar Tausender soll es nicht fehlen. Der Buckel wird verbrannt. Aber der gescheite Mensch nimmt seine Million, rollt die Banknoten ganz klein zusammen und macht einen neuen Buckel draus. Den zieht er an. Kein Mensch merkt was. Er weiß, er ist groß. Die Leute glauben, er hat einen Buckel. Er weiß, er ist ein Millionär. Die Leute glauben, ein armer Teufel. Beim Schlafen schiebt er sich den Buckel auf den Bauch. Großer Gott, er möchte auch einmal auf dem Rücken schlafen. Da kommt Fischerle auf seinen Buckel zu liegen und ist dem Schmerz, der ihn aus dem Halbschlaf reißt, geradezu dankbar. Er kann das nicht dulden, sagt er sich. Auf einmal träumt er, dass der Haufen drüben liegt, er holt ihn und stürzt sich ins Unglück. Es gehört doch sowieso alles ihm. Die Polizei ist überflüssig. Er verzichtet auf ihre Einmischung. Er wird sich das Ganze redlich verdienen. Drüben liegt ein Idiot. Hier liegt ein Mensch mit Intelligenz. Wem wird das Geld zum Schluss gehören? Fischerle hat leicht sich zureden. Er ist das Stehlen zu sehr gewohnt. Er hat schon eine Weile nichts mehr gestohlen, weil es in seiner Umgebung nichts zu stehlen gibt. Auf weitere Ausflüge lässt er sich nicht ein. Weil die Polizei ein scharfes Auge auf ihn hat. Er ist so leicht zu identifizieren. Da kennt der polizeiliche Feuereifer keine Grenzen. Hat man das nötig? Noch dazu nehmen sie einem alles ab. Nie wieder bekommt man was davon zu sehen. Das ist kein Stehlen. Als die Beleidigungen unwirksam werden, die Polizei ihm zum Hals und ein Arm schon zum Bett heraushängt, besinnt er sich auf einige Schachpartien. Sie sind interessant genug, um ihn selbst im Bett festzuhalten. Der Arm hingegen bleibt draußen auf dem Sprung. Er spielt vorsichtiger als gewöhnlich. Vor manchen Zügen überlegt er lächerlich lang. Als Gegner setzt er sich einen Weltmeister hin. Dem diktiert er stolz die Züge. Bis Fischerle sagt, mit solchen Dummköpfen spiele ich nicht und auch die Beine zur Decke hinausstreckt. Ein Weltmeister? Wo ist ein Weltmeister? Ist doch eh keiner da. Zur Sicherheit steht er auf und sucht im Zimmer nach. Sobald sie den Titel haben, verstecken sich die Leute am liebsten. Er findet niemand. Nur keine Angst, Fischerle findet ihn schon. Er öffnet den Kasten und greift rasch mit der Hand hinein. So lange war er schon unter keinem Bett. Wie zu Hause kommt er sich davor? Beim Herauskriechen ruht sein Blick auf einem Rock, der um einen Stuhl gelegt ist. Mit seinen langen Armen greift er von unten nach der Brieftasche, holt sie heraus und zieht sich unters Bett zurück. Er hätte ganz hervorkriechen können, aber wozu? Der Weltmeister ist größer und stärker als er. Todsicher steht er hinter dem Stuhl, spitzt auf das Geld und haut Fischerle eine herunter, weil der ihm zuvorkommt. Fischerle vergisst ihn bald. Er zählt in seinem Versteck ganz hinten unterm Bett die schönen neuen Scheine nach, bloß so zum Vergnügen. Wie viele es sind, weiß er noch genau von früher her. Sobald er fertig ist, fängt er wieder von vorne an. Fischerle fährt jetzt in ein weites Land. Nach Amerika. Dort geht er zum Weltmeister Capablanca, sagt: Sie hab ich gesucht. Leg den Einsatz hin und spielt so lang, bis der Kerl kaputt ist. Am nächsten Tag steht Fischerles Bild in allen Zeitungen. Ein gutes Geschäft macht er auch dabei. Wäre er zu Hause geblieben, so hätte er es zu nichts gebracht. Durchbrennen muss ein Mann, das ist die ganze Kunst. Ist einer feig, so wird er kein Weltmeister. Die Reporter fragen ihn, wer er ist. Die Fotografen lassen einen Augenblick bitten. Aber meine Herren, mit dem Buckel, sagt er. Weltmeister ist Weltmeister, hochverehrter Herr Fischle. Damit hat der Buckel nichts zu tun. Die Leute nehmen ihn auf, von rechts, von links, von hinten, von vorn. Tun's ihn doch wegretuschieren, schlägt er vor. Da haben Sie was Schönes für Ihr Blatt. Wie Sie wünschen, sehr verehrtester Herr Schachwürdmeister. Wirklich, wo hat er die Augen gehabt? Sein Bild ist überall ohne Buckel. Weg ist er. Er hat ihn nicht. Am nächsten Tag stehen schon 1000 Reporter da. Meine Herren, ich bin überrascht, dass man mich überall Fischerle nennt. Ich heiße Fischer. Sie werden das berichtigen, hoffe ich. Sie geben ihm die Hand drauf. Dann knien sie vor ihm nieder, klein sind die Menschen, und flehen ihn an, er soll schon was sagen. Meine Sorgen, denkt er sich, umsonst gibt's nichts. Jetzt hat er schon dem Ober 100 Dollar geschenkt, den Reportern schenkt er nichts. Ich werde Ihnen was sagen, meine Herren. Liegt mir was dran, euch zu ruinieren? Absolut nicht. Wie viel seid ihr? 1000? Gibt's mir jeder 10.000 Dollar und ich sag's allen zusammen. Da hab ich 10 Millionen und von euch ist keiner ruiniert. Abgemacht. Verstanden? Die Reporter sind begeistert. Er auch. Er macht eine Stiftung. Er zahlt an sämtliche Kaffeehäuser der Welt ein Stipendium. Dafür müssen die Besitzer sich eidlich verpflichten, alle Partien, die der Weltmeister gespielt hat, als Plakate an die Wände zu schlagen. Das Beschädigen von Plakaten ist polizeilich verboten. Jeder soll sich persönlich davon überzeugen, dass der Weltmeister besser spielt als er. Sonst kommt auf einmal ein Schwindler, womöglich ein Zwerg oder ein anderer Krüppel daher und behauptet, er spielt besser. Das hört sich auf. An jeder Wand hängt von jetzt ab ein Plakat. Der Gauner sagt einen falschen Zug. Alle schauen aufs Plakat. Und wer schämt sich bis in seinen miesen Buckel hinein? Der Hochstapler. Er schließt fest die Augen. Gar nichts bewegt sich. Unterm Bett ist er zu Hause. Von oben hört er die Stimme der Frau. Die hat er satt. Was interessiert sie ihn? Vom Schach versteht's ein Trick. Der Mann sagt auch was. Ob er einer ist? Man merkt die Intelligenz. Warten, warten? Warum soll er warten? Was geht ihn das Warten an? Der oben redet Schriftdeutsch. Das ist einer vom Fach. Sicher ein heimlicher Meister. Die Leute haben Angst, dass man sie erkennt. Bei denen geht's zu wie bei den Königen. Sie laufen inkognito zu den Weibern. Ein Weltmeister ist es. Kein gewöhnlicher Meister. Er muss mit ihm spielen. Er hält das nicht aus. Der Kopf platzt ihm von guten Zügen. Er macht ihn kaputt. Wie nix. Fischerle kriecht rasch und leise unterm Bett hervor und stellt sich auf seine krummen Beine. Sie sind ihm eingeschlafen, er taumelt und hält sich am Bettrand fest. Die Frau ist verschwunden. Umso besser, da gibt sie Ruhe. Ein langer Gast liegt allein im Bett. Man könnte glauben, er schläft. Fischele klopft ihm auf die Schulter. Spüren Sie, Schach! Der Gast schläft wirklich. Man muss ihn wachrütteln. Fischerle will ihn mit beiden Händen an den Schultern packen. Da merkt er, dass er in der linken etwas hält. Ein kleines Paket. Es stört ihn. Wirf's weg, Fischerle. Er schleudert mit dem linken Arm. Die Hand gibt das Paket nicht her. Was soll das heißen? Die Hand bleibt fest. Sie klammert sich an das Paket wie an eine eben erbeutete Königin. Er sieht näher hin. Das Paket ist ein Bündel Banknoten. Warum soll er sie wegwerfen? Er kann sie brauchen, er ist doch ein armer Teufel. Sie gehören vielleicht dem Gast. Der schläft noch immer. Der Fremde kommt ihm bekannt vor. Aber das ist doch die Buchbranche. Was will die hier, Buchbranche, Buchbranche? Bei dem war er einmal Diener. Da musste er erst Packpapier ausbreiten und dann... Fischerle wird vor Lachen noch krummer. Während er lacht, wacht er ganz auf. Er steht im Hotelzimmer. Nebenan sollte er schlafen. Das Geld hat er gestohlen. Rasch weg damit. Er muss nach Amerika. Er läuft 2-3 Schritte in die Richtung der Tür. Wie konnte er nur so laut lachen? Vielleicht hat er die Buchbranche aufgeweckt. Er schleicht ans Bett zurück und überzeugt sich davon, dass sie schläft. Sie wird ihn anzeigen. So verrückt ist sie nicht, dass sie ihn nicht anzeigt. Er könnte die Buchbranche umbringen. Mit Amerika ist es aus. Nein, er brennt durch. Sie sollen ihn erwischen. Erwischen sie ihn nicht, so wird er Weltmeister in Amerika. Erwischen sie ihn ja, so hängt er sich auf. Pfui Teufel, er bringt das nicht fertig. Er hat keinen Hals. Zwischen Bett und Tür quält sich Fischerle um eine Lösung ab. Er ist verzweifelt über sein Pech. Er möchte laut heulen. Wochen kann das dauern, bis er wieder so weit ist wie jetzt. Wochen, Wochen. 20 Jahre wartet er schon. Er schlägt auf seinen Buckel los. Das Geld steckt er zwischen die Beine. Der Buckel ist an allem schuld. Er soll nur wehtun. Er hat es verdient. Wie Peitschenstiele hebt er die Arme abwechselnd in die Höhe und schleudert 5 zweifach geknotete Riemen seine Finger über die Schultern hinweg auf den Buckel. Dieser hält still. Ein unerbittlicher Berg erhebt er sich über dem niederen Vorgebirge der Schultern und strotzt von Härte. Viel zu kurz sind ihm seine langen Arme. Er benutzt sie, wie sie sind. Regelmäßig fallen die Hiebe. Vor jedem Streich denkt er herunter, du Aas. Das Aas bleibt unbewegt. Fischerle keucht. Die Arme schmerzen ihn, die Finger sind schlaff und matt. Er harrt aus, er hat Geduld, er schwört. Der Buckel liegt in den letzten Zügen. Fischerle kennt ihn, er will ihn sehen. Was? Der versteckt sich? Du Feigling, du Grüppel! Ein Messer! Ein Messer! Fischerle tritt der Schaum vor den Mund. Schwere Tränen stürzen ihm aus den Augen. Er weint, weil er kein Messer hat. Er weint, weil der Krüppel schweigt. Die Kraft der Arme verlässt ihn. Er sinkt in sich zusammen. Ein leerer Sack. Es ist aus. Er hängt sich auf. Das Geld fällt zu Boden. Fischerle brüllt. Schachmatt! Schachmatt! Keen träumt die längste Zeit von fallenden Büchern und sucht sie mit seinem Körper aufzufangen. Er ist dünn wie eine Stecknadel, rechts und links von ihm kollern Herrlichkeiten zu Boden, jetzt stürzt auch der Boden ein und er wacht auf. Wo sind sie? Wimmert er. Wo sind sie? Fischerle hat den Krüppel matt gesetzt, er hebt das Notenbündel zu seinen Füßen auf, geht aufs Bett zu. Wissen Sie was? Sie können von Glück reden. Die Bücher, stöhnt Keen. Alles gerettet, hier ist das Kapital. An mir haben Sie einen Schatz. Ich hab geträumt. Sieh schon, ich hab die Prügel bekommen. Es war also doch jemand da? Wir müssen sofort kontrollieren. Regen Sie sich nicht auf. Ich habe ihn gleich gehört. Er war noch gar nicht zur Tür herein. Was glauben Sie, hat er wollen? Geld. Er streckt die Hand aus. Ich pack ihn dabei. Er schlägt. Ich schlag auch. Er bettelt um Gnade. Ich hab keine. Er will nach Amerika. Ich lass ihn nicht. Glauben Sie, der hat ein Buch angerührt. Nicht ein Stück. Eine Intelligenz hat er gehabt. Aber dumm war er doch. Sein Lebtag wäre er nicht bis Amerika gekommen. Wissen Sie, wohin er gekommen wäre? Unter uns gesagt, ins Kriminal. Jetzt ist er fort. Ein Krüppel war er wie ich. Ich könnte schwören, er spielt gut Schach. Ein armer Teufel. Lassen wir ihn laufen, sagt Keen und wirft einen, wie er glaubt, liebevollen Blick auf den Zwerg. Dann gehen beide wieder zu Bett. Die Blendung von Elias Canetti. Fünfter Teil. Kopflose Welt. Mit Manfred Zapatka als Erzähler. Samuel Finzi als Peter Keen. Gottfried Breitfuß als Fischerle. Johannes Silberschneider, Wolfgang Böck und Uli Meier als Masken 1, 2 und 3. Hermann Scheidleder als Portier. Brigitte Neumeister als Frau Fischerle. Johanna König als Stubenmädchen. Und Eva Meier als weitere Mädchenstimme. Ton und Technik: Anna Kunzio, Stefan Wirtitsch, Daniela Röder und Josuel Teegarten. Komposition: Klaus Bulat. Regieassistenz: Andrea Immler. Bearbeitung und Regie: Klaus Bulat. Produktion: Bayerischer Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.